Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Ach, jetzt fängt es gerade wieder an zu regnen. Heute ist der zweite Tag, wo ich nicht rauche. Und ja, ist ziemlich gut. Hätte zwar Bock zum Zigarettenautomat zu laufen, aber ich habe auch kein Geld da. Also da müsste ich nur mal meine Kreditkarte überziehen, meine schwarze Kreditkarte. Aber da habe ich keine Lust zu. Und wie gesagt, ist alles nur eine Kopfsache. Und ja, war heute nur Sonnenbank und Sauna. Sport habe ich keinen gemacht. Und ja, fühle mich gut. Dann war ich noch bei Schwepsi. Wegen meinem Rücklicht vom Fahrrad. Wir haben hier in Oldenburg so Leihfahrräder, die haben so einen blauen Reifen, die gibt es in anderen Städten auch. Und da ist hinten das Rücklicht. Das leuchtet nur, wenn man fährt. Normalerweise muss sich das aufladen. Und leuchtet jetzt richtig stark, aber wenn man stehen bleibt, geht's aus. Ne? Also gleich in grün. Werde ich morgen vielleicht mal vorbeifahren, wenn ich meine Kleine geholt habe und dann in die Stadt fahre. Und ja, müssen wir mal gucken. Geht mir schon auf den Sack. Also sag, wenn was nicht funktioniert, ich glaube, ich muss schon wieder niesen. Ah, was haben wir denn? 5 vor 5 haben wir. Und wie gesagt, zweiter Tag ohne zu rauchen. Soll ich niesen? Soll ich auf Pause drücken? Nase juckt ein bisschen und ja, morgen hole ich meine Kleine ab, die bleibt dann bis Sonntag bei mir und also von der Alexanderstraße aus in die Stadt ist schon ein ganz schönes Stück. Außerdem musste ich auch ein paar Umwege fahren, weil ich wieder die Kreuzung verpasst habe, weil die Alexanderstraße gesperrt ist. Also hätte sich der Akku, wenn da einer drin wäre, ja wohl aufgeladen, ne? Oh, keine Ahnung. Naja, mal im Auge behalten. Vielleicht braucht das ja auch ein Bild, aber normalerweise nicht. Also ich fahre ja morgen auch mit dem Fahrrad die Kleine abholen. Aber normalerweise muss das Ding sich direkt voll funzen. So, war noch was? Nö. Ja, wie gesagt, hab jetzt heute den zweiten Tag ohne zu rauchen und ist alles nur eine Kopfsache. Ne? Und naja. Schwierig war es bei mir so nach einer Woche oder nach zwei Wochen. Und wenn du dann wieder anfängst zu rauchen, dann schmecken die Zigaretten so scheiße. So, ich bin raus und ja, bleibt mir gewogen. Man sieht und hört sich auf Facebook, bei WhatsApp oder in der Stadt, wo auch immer. Und ja, in diesem Sinne, Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Bleibt mir gewogen. Ciao.